Dieses Lied ist für den letzten wichtigen Menschen, die letzte auf der Liste, und doch ihr will ich was schenken, denn du hast viel durchgemacht, genauso wie ich, und all das hat dich stark gemacht, genauso wie mich. Du bist meine Schwester und du gehst deinen Weg, mal aufwärts, mal abwärts, mal seitwärts, mal schräg. Du bist einfach aus demselben Holz wie ich und Sandra, deshalb bin ich stolz auf dich. Also mach dir keinen Kopf, denn weiter geht es immer. Und wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann wird es nochmal schlimmer. Doch langsam wird es positiv und es kommt die Sonne raus. Lass den Kopf nicht hängen, halt ihn hoch und lach die Sonne auf. Denn in diesen Zeiten hast du Menschen, die dich halten. Dann kommen neue Zeiten und vergessen sind die Alten. Vergessen sind die Alten, mach weiter und lebe. Ich will dich nie mehr weinen sehen, ich schwöre dir, wehe. Das geht raus an jeden Menschen, ja, ihr dürft es gern notieren. Einen Menschen in meinem Herzen werde ich niemals verlieren. Als wir jung waren, gab es hier und da dann auch mal Streitigkeiten. Doch sie hat zu mir gestanden und das auch bei Kleinigkeiten. Durch den anderen ist keiner von uns je allein im Leben. Doch wir sind erwachsen jetzt und leben unsere eigenen Leben. Doch egal, wer da kommt, zu dir werd ich immer stehen. Wenn du mich brauchst, bin ich da, so wie du. Der Strich in der Landschaft ist plötzlich ein Wal, nee, war doch nur Spaß, bitte verzeih mir nochmal, denn dein Sohn ist geboren, er ist ein Kind der Liebe, guck dich doch mal um, davon gibt es nicht viele. Du wolltest einen Sinn? Dann guck mal, da geht er, für dich ist er mehr als knappe 60 cm, dein Fleisch, dein Blut, dein Inbegriff von Glück, und wenn du ihn anlächelst, dann lächelt er zurück. Ja, du bist deinen Weg gegangen, ja, ich bin so stolz auf dich, ja, wir haben uns oft gestritten, aber das bedeutet nichts, denn Geschwister streiten sich und das gehört nun mal dazu, doch wenn ich zurückblicke, warst du einfach immer du, du hast mich gehalten und hast zu mir gestanden, hast mir sogar geholfen, bei den Zwillingen zu landen. Heute sehen wir uns viel zu selten, seh meinen kleinen Neffen nie. Ich will mit dir Zeit verbringen und mit meinem Neffen spielen. Das geht raus an jeden Menschen, ja, ihr dürft es gern notieren. Einen Menschen in meinem Herzen werde ich niemals verlieren. Als wir jung waren, gab es hier und da dann auch mal Streitigkeiten. Doch sie hat zu mir gestanden und das auch bei Kleinigkeiten. Durch den anderen ist keiner von uns je allein im Leben. Doch wir sind erwachsen jetzt und leben unsere eigenen Leben. Doch egal, wer da kommt, zu dir werd ich immer stehen. Wenn du mich brauchst, bin ich da, so wie du es immer warst. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf alles, was war, war nur ein Mensch, egal was, war für mich da. Ich weiß, ich habe es nicht wirklich oft gesagt, doch es war schon immer so, jeden Tag. Sandra, ich liebe dich, denk bloß nicht, dass ich übertreibe, weil ich eigentlich keinem anderen Gefühle zeig. Denn ich wünsche mir nur meiner Schwester ein Leben, das sie zum Lachen bringt, dafür würde ich mein Lachen geben. Dass sie zum Lachen bringt, dafür würde ich mein Lachen geben. Dafür würde ich mein Lachen geben. Mein Lachen geben, Lachen geben.